IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie heute den Themenschwerpunkt Pentatonische Ragas, Fünftonskalen zu präsentieren. Wir orientieren uns dafür an der Tages- und Nachtspielzeit der Ragas im indischen Musiksystem. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik, gespielt von den renommiertesten Musikmeistern Indiens. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Das heutige Thema Pentatonische Ragas, Fünftonskalen, schließt sich an unsere beiden letzten Sendungen Abend- und Nachtragas Teil 1 und 2 an. Unsere Hörbeispiele zeigen Fünftonragas, die als Abend-, Mitternachtsragas oder nach Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden gespielt werden. Zur Einstimmung hören wir den überragenden Nikhil Banerjee. Der Sita Maestro stellte uns in dem Special Festival Report 2006 From India to Europe den Raga Sutta Basant und in einer früheren Sendung den Spätabendraga Dash vor. Banerjee spielt den pentatonischen Raga Chandrakauns in einem langsamen, Vilambit und schnellen Tempo Drut. Thank you. Aus der Kassettenproduktion The Legend Lives On von Atlantis Music aus dem Jahre 1993 hörten wir den Fünftonraga Chandra Counts, veröffentlicht bei dem indischen Label Magna Sound India Limited in Mumbai, interpretiert von dem Sitaristen Pandit Nikhil Banerjee. Im Indischen werden die pentatonischen Ragas als Audav oder Odava bezeichnet, eine Komposition bestehend aus fünf Noten. Eines der zahlreichen in den Jahrtausenden Indiens entwickelten Musiksystemen war das Raga-Ragini-Schema. Es erscheint in der Musikliteratur vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. Mit Bezug auf Damodara um ca. 1625 enthielt das System des legendären Hanuman 36 Ragas und Raginis. Aus sechs männlichen Hauptragas leiten sich jeweils sechs weibliche Raga-Formen, die Raginis, ab. Unter ihnen befindet sich der Fünftonraga Bhupali, einer universellen pentatonischen Skala. Den Raga Bhupali ordnet man dem Kalchantat zu, einem neueren Klassifizierungssystem von 10 Grundformen, zum Tat-System etwas später. Traditionell wird der Raga Bhupali am frühen Abend gespielt. Er ist in der nordindischen Musik ein sehr weit verbreiteter Raga und erscheint zuweilen unter dem Namen Bhupali. In Südindien bezeichnet man ihn als Mohanam. Seine Ursprünge liegen im mittleren und fernen Osten und gehen bis ins erste Jahrtausend vor Christus zurück. Das Notenmaterial von Bhupali ist Sa, Re, Ga, Pa, Da und das um eine Oktav über dem Grundton liegende Syllabel Sa, vergleichbar mit dem eingestrichenen C der westlichen Notation. Alle Noten sind in der natürlichen Spielweise die vierte Stufe Ma und siebte Stufe Ni entfallen. Diese Tonskala war in China über viele Jahrhunderte vertreten. Man findet sie auch in der Volksmusik Nordbritanniens. Die Chennai-Legende Bismillah Khan wird uns den pentatonischen Raga Bhupali in einem 16er-Rhythmus, Tental, präsentieren. Dem Raga Bhupali wird eine heilende, positive Wirkung zugesprochen, die den Zuhörer in eine leichte, freudvolle, friedfertige und entspannte Stimmung versetzt. Bhupali wird nur nach Einbruch der Dunkelheit gespielt. Bismillah Khan und den für unsere westlichen Hörgewohnheiten befremdlich wirkenden, näselnden Instrumentenklang der Chennai haben wir bereits in unserer Sendung Frühlingsragas näher vorgestellt. Thank you. Sie hörten aus der Kassettenveröffentlichung im Oktober 1998 Bismillah Khan Chennai des indischen Labels RPG HMV den Fünftonraga Bhupali, eine Produktion der indischen Gramophone Company Kolkata von 1998. Die sechsstufigen und fünfstufigen, die hexatonischen und pentatonischen Ragas können, so wird besonders seitens der indischen Musikmaestros argumentiert, nicht eindeutig klassifiziert werden in dem neueren System des indischen Musikwissenschaftlers Pandit Vishnu Naraja Bhaktande. Bhaktande legte in seinen musikwissenschaftlichen Abhandlungen den Raga-Formen 10 Grundschematas, die sogenannten Tats, zugrunde. Das im späten 19. Jahrhundert entwickelte System ist die noch heute am weitesten verbreitete Klassifizierungsform für indische Ragas. Die Töne, die in den pentatonischen Ragas im Vergleich zu der ganzstufigen Siebentonskala Sampurna wegfallen, werden in Bhaktandes Schema nicht vollständig berücksichtigt. Seine Klassifikation erscheint lückenhaft. Forschungsarbeiten der Gegenwart, wie beispielsweise die von Jairas Boyas, The Rugs of North Indian Music, Basing on the South Indian Method of Permutation of Tetrachords, kommen zu dem Klassifizierungsergebnis von 32 Skalen auf der Basis einer 4-Ton-Skalierung, einem Tetrachord-System. Auch in Europa widmet man sich dieser Fragestellung. Wim van de Meer, ein Musikwissenschaftler aus den Niederlanden, hat ein heuristisches Verfahren für die einfache Klassifizierung der indischen Ragas entwickelt. Es ermöglicht auch dem Laien, einen Raga systematisch zu identifizieren. Die pentatonischen Ragas stimmen überein in einer Vielzahl der sie charakterisierenden melodischen Features und Motive mit Ragas unterschiedlicher Skalen. Besonders für die pentatonischen Ragas, der am weitest verbreiteten Raga-Form Nord- und Südindiens, erscheint es anstatt der Klassifizierungsschematas von größter Bedeutung, dass die indischen Musikmeister den Terminus Ang zur Wiedererkennung verwenden. In der Übersetzung heißt Ang etwa ein Teil. Malkauns oder Malkosh, pentatonischer Raga, wird dem Bhairavita zugeordnet. Ihn werden wir gleich von dem indischen Flötisten Hariprasad Chaurasia hören. Malkauns hat in dem Skalenverlauf Ga, Ma, Da, Ni, Ma, Da, Ni, Sa, Da, Ni, Da, Ma, den abschließenden Ang von Da auf Ma. Zugleich deutet dieser Uttarang-Modus von Da auf Ma auf einen Raga hin, der nach Mitternacht gespielt wird. Die Purva-Ragas dagegen werden von 12 Uhr mittags bis Mitternacht gespielt. Diese mehr als 500 Jahre alte, einfache Raga-Klassifikation wurde später von Pandit Vishnu Naraja Bhaktande in seinen Abhandlungen zur nordindischen Klassik zur Hindustani-Musik übernommen. Zwischen dem Raga Malkauns und dem Raga Chandrakauns, den wir von dem Sitaristen Pandit Nikhil Banerjee bereits hörten, gibt es nur einen sehr geringen Unterschied. Er macht uns die Nuancierung der Raga-Formen und die Bedeutung des Angs sehr deutlich. Beide Fünftonragas besitzen das gleiche Notenmaterial, also die gleiche Skala. Für den Raga Malkauns wird die fünfte Stufe Ni um einen halben Ton vermindert, während beim Raga Chandrakauns Ni als natürlich Sudha gespielt wird. Die vollständige Tonskala von Malkauns lautet Sa, Ga, Ma, Da, Ni und das um eine Oktav dem Grundton liegende Sa. Da und Ni werden dabei um einen Halbton vermindert als Komal gespielt. Im westlichen Notenbild sind es C, S, F, As, B und das eingestrichene C. Die zweite Stufe Re und fünfte Stufe Pa, also D und G, entfallen bei Raga Malkauns. Die Funktion von Pa als nicht veränderbare Note wird von Ma übernommen. Raga Malkauns porträtiert das Stimmungsbild des Dunklen, Geheimen und soll zu einer mentalen Stärkung und übernatürlichen Kräften verhelfen. Dies wird im indischen Verständnis anders gedeutet als im Westen. Gemeint ist die Stärke, das eigene Ego zu überwinden, den Kampf mit sich selbst zu gewinnen, um den Zustand der Zufriedenheit, den inneren Frieden zu erlangen. Panditari Prasa Charasya wird auf seiner Doppel-CD Power and Grace von Pandit Bhavani Shankar auf der Pakavach begleitet. Die Pakavach ist ein Perkussionsinstrument, das gewöhnlich für den Trupad-Gesang verwendet wird. Sie ist ein klangstarkes Instrument. Die Königin der indischen Trommeln wird etwas weniger nuanciert gespielt als die Tabla.